Ja, ich hege Hassgefühle gegen Pagen. Sie bringen mein Gepäck nie schnell genug. Und Taxifahrer gehen mir auf die Nerven. Gäb es keine, das wäre doch kein Fluch. Auch Politessen mag ich nicht und Tiefseeschweißer. Sportversessene Köche sind ein Graus. Egal ob Mönch, ob Yoga-Lehrer, die machen mich nur aggressiver. Ob ich dich mag, das ist noch nicht richtig raus. Auf der Welt gibt's viele grauenhafte Leute. Einen jeden, der zu nah kommt, stoß ich weg. Doch mein Bruder, ja der Gute, und Mamis Zuckerschnute, er wird heute überflutet mit nem Haufen tauben Dreck. Doch mein Bruder, ja der Gute, und Mamis Zuckerschnute, er wird heute überflutet, das hat er sicher schon vermutet. Er wird heute überflutet mit nem Haufen tauben Dreck. Hast du gehört, wie ich den letzten Ton gehalten habe? Gut, hä?